wird sagen, dieser Typ ist voll bekloppt. Manch ein Arm ist trotzdem zugeben, dass sein Sound derbe rockt. Hier kommen Hits mit Witz aus Tiefgang und die kick ich einfach so. Wär ich Fußball, nicht Rockstar, hieß ich Giovanni Elberno. Ich rauche Gras mit Günther Grass, ich tanze nackt mit Günther Strack. Du riechst wie Günther, nur nach Jauch. Ich bin fett wie Bud Spencers Bauch, so fett wie Tick bei Zeiten doof. Hier ist der Party-Philosoph. Aber hört, hört, Feature New York, also werft die Tassen hoch. Oh, oh, oh, oh, hier ist der Elberno. Britney.